Ich habe all Ihre Filme gesehen. Der Herr der Sieben Meere gleich fünfmal. Den fand ich am allerbesten. Ach, wirklich? Ich hab's kaum einmal geschafft. Gut, diese Woche jetzt mal zu den ganz harten Fragen ans Kino. Und zwar die nach der Realität, dem Realitätsgehalt, der Dichtigkeit von Realitätserfahrung beziehungsweise dem Gegenteil, dem Verlust von Wirklichkeit im Kino. Niemand interessiert sich mehr für die Wirklichkeit. Sagt eine Figur in Terrence Malicks neuem Film Night of Cups, der ja nächste Woche bei uns anläuft. Was im Prinzip dem entspricht, was vor gut vier Dekaden Robert De Niro als Hollywood-Produzent in Elia Kazans Der letzte Tycoon fragt. Haben wir noch Autoren, die wissen, wie Menschen reden? Für die Frage also nach der Realität im zeitgenössischen Kino schiebe ich, um mich nicht zu verlaufen, Platz 4, also den Animations-Slapstick von Minions von Pierre Coffin und Kyle Belder. Ich schiebe ihn vor. Gesagt, getan, erledigt und mache einen Schlenker zurück zu Platz 5, Southpaw von Antoine Fuqua. Was sucht ein Billy Hope in meinem Gym? Ich brauche einen Job und einen Ort zum Trainieren. Nur wenn du dich an unsere Regeln hältst. Der Abstieg des Boxers, Halbschwergewichtsweltmeister immerhin, nach dem Tod der Ehefrau, Drogen, Alkohol und das mühselige Wiederauferstehen als Boxer und als Vater ist natürlich Hollywood-Klischee pur. Aber vielleicht springt uns die Realität in diesem Film und damit die Lust, ihn anzuschauen, damit an, dass wir wieder sehen dürfen, wie Jake Gyllenhaal für jede Rolle, auch hier, für die des Boxers, seinen Körper umformt. Wenn wir mal alles Misstrauen über digitale Tricks beiseite lassen, dann gibt es im Boxerfilm wie im Musical schlicht die Realität der Arbeit zu sehen. Nicht Mimik, Gestik etc. Nein, der Schauspieler muss arbeiten, körperlich. Da hilft auch die ausgefeilteste Montage nichts. So hört sich an. Platz 3. Hitman. Agent 47. Erwischt. Von Alexander Beck. Die zweite Verfilmung der Computerspielserie Hitman. So hört sich. Nein, das ist keine Verwechslung des O-Tons. Platz 2. Mission Impossible. Rogue Nation. Von Christopher McQuarrie. Ob hier die gleichen Sounddesigner angeheuert waren in der Postproduktion, das weiß ich nicht. Aber Realität ist in diesen Filmen insofern präsent, als uns etwas um die Augen und die Ohren gehauen wird. Das repräsentiert Alltagsgrunderfahrung. Extremste Beschleunigung nämlich der Wahrnehmung in einer immer beschleunigteren Welt. Akustik ist da ein ganz erheblicher Parameter. Kino als Realitätsschwamm, irgendwie immer auch. Was sich von der Realität ablagert im Kino, ist scheinbar, am einfachsten auszumachen auf Platz 1 bei Straight Outta Compton von F. Gary Gray. Die Geschichte der Hip-Hop-Crew N.W.A., Niggas with Attitudes, um Ice Cube, Dr. Dre und Eazy-E, die mit ihren Beats und Lyrics den Gangster-Rap in den 1980er begründeten und mit den kontroversen Geschichten über das Leben der Afroamerikaner nicht nur Musikgeschichte schrieben. Was ist hier los? Sir, würden Sie bitte dort stehen bleiben? Diese Gangmitglieder werden gerade von uns überprüft. Sie können nicht herkommen und einfach Leute aufgrund ihres Aussehens festnehmen. Sind Sie verrückt? Sie können nicht herkommen und diese Leute festnehmen, nur weil sie schwarz sind! Szenen aus den 1980er Jahren aus Los Angeles, die, wie wir gefühlt jede Woche auf grauenvolle Weise immer wieder erfahren dürfen, die heute genauso passieren könnten, Willkür, Polizeigewalt. Der Gangster-Rap von N.W.A. als Antwort auf den Rassismus in den USA, also stark, wie Straight Outta Compton das erzählt. Satt, angefüllt mit Realität ist also dieser Film, präzise Szenen. Und doch, so ist das Biopic als omnipräsentes Genre der Illusionsmaschine Kino. Und doch lässt Regisseur F. Gary Gray in dieser Heldenlegende die Gewalt gegen Frauen, die die Hauptfigur Dr. Dre nachweislich ausgeübt hat, vollkommen außen vor. Was in den USA eine heftige Kontroverse bei der Rezeption dieses Films ausgelöst hat. Würde eben nicht in dieser Art von Legendenbildung oder zum Monumentbau passen. Das mit der Realität im Kino, oh, das ist, was zu beweisen war, eine äußerst heikle Geschichte.